Hallo, Servus und Grüezi, liebe Hörer und jetzt auch Leser der Deutschen Funksendung. Wir kommen seit 1965 jede Woche zu Ihnen ins Wohnzimmer mit Berichten, die eine Brücke zwischen Westflorida und der deutschsprachigen Welt schlagen. Am Mikrofon Susanne Nielsen, die Sie jetzt ganz herzlich zur heutigen Sendung begrüßt. Sie finden uns, wo immer Sie auch sein mögen, im Internet unter www.germanradioshow.com. Das heißt, German Radio Show ist ein Wort. Und lesen Sie uns auch auf www.germanradioshow.blogspot, das ist blogspot.com, germanradioshow.blogspot.com. In the summer of 2014, Americans and Germans celebrated their friendship at the two-year-old U.S. Army headquarters in Wiesbaden. It had been moved there from Heidelberg, where it had been for many years. The new neighbors visited booze and rides, especially for the little ones, in this family-friendly or event. German families were especially pleased with this idea. Together on the last day of the long weekend fest, they celebrated the American national holiday, the 4th of July. Suzanne spoke with the American organizers, Joe Harris and Alexander Schramm. There were also displays by German military and also a demonstration by German firefighters who showed various rescue methods. Finally, she met Sabina from the German-American Friendship Club, whose members do many fun things together with German families throughout the year. All were looking forward to the German-American Friendship Fest next year. Liebe Hörer der Deutschen Funksendung, liebe Freunde des Kulturspiegels, ich begrüße Sie ganz herzlich. Seit 2 Jahren hat die US-Armee ihren Hauptstützpunkt statt in Heidelberg wie früher in Wiesbaden. Dort war früher ebenso US-Militär, das aber nach Ramstein gezogen war. Nun erfreut sich die deutsch-amerikanische Freundschaft in Wiesbaden einer Renaissance. Und zu diesem Anlass gibt es seit 2014 zum ersten Mal ein deutsch-amerikanisches Freundschaftsfest, das man in die Woche des 4. Julis legte und das man mit dem amerikanischen Unabhängigkeitsfeiertag, dem 4. Juli, feierlich zum Abschluss brachte. Ich besuchte das besonders auf Familienfreundlichkeit im amerikanischen Sinne ausgerichtete Fest in Wiesbaden. Hören Sie, was Veranstalter und auch einige Herren von der Feuerwehr erzählten, und lernen Sie Sabine Reitmann kennen, Vizepräsidentin des sehr aktiven deutsch-amerikanischen Freundschaftsclubs. Für die, die der Abzug der Truppen aus Heidelberg aus der Sicht der Zurückgelassenen interessiert, gibt es einen Dokumentarfilm, den das deutsche Fernsehen brachte und der sicher noch im Internet zu finden ist und der nach Joy Flemings, der Mannheimerin Lied, hierzu Goodbye GI benannt ist. American Social Club of Newport Richey welcomes you to their monthly dinner dances. Every third Wednesday of the month, mark your calendars for this festive occasion in the elegant atmosphere of the Polish Pulaski Association's clubhouse on Darlington Road, just off US 19 North in Holiday, Florida. Jeden dritten Dienstag im Monat lädt sie der German-American Social Club of Newport Richey ein, mit ihnen den Nachmittag und Abend in den festlichen Räumen der polnischen Pulaski-Gesellschaftshauses zu verbringen. Dresscode varies from festive to folklore to casual. Elegant is always nice. Doors open at 2 p.m., salad at 2:30, and dinner buffet opens at 3:30 p.m., with dancing beginning at 4:30 p.m. to 7:30 p.m. There is always a live band and some wonderful raffle prizes at the end of the evening. For reservations, please call Christina Tetro at 727-938-7603. 727-938-7603. Auf Wiedersehen im Deutsch-Amerikanischen Social Club von Newport Richey. Drink, dance, and schunkel every Saturday night. The German-American Society rolls back the clock to a bygone era.

Abraham ging, nicht weil er noch mehr Herde und Reichtum zu erwartete. Er ging, weil er auf Gottes Verheißung vertraute. Er glaubte, dass Gott ihn liebte. Heute ist Muttertag. Eine Mutter kann eine Glückwünschkarte zufällig auf dem Boden im Wartezimmer des Zahnarztes finden, aber es ist viel besser, eine ähnliche Karte von ihrem eigenen Kind zu bekommen. Eine Mutter kann über den Zaun klettern, um Rosen zu stehlen, aber es ist viel besser, Rosen von ihren Kindern als Geschenk am Muttertag zu bekommen. Eine Mutter kann eine Pralinenschachtel im Lebensmittelgeschäft kaufen, aber es ist viel besser, gleiche Süßigkeiten von ihren Kindern zu bekommen. Der Unterschied ist offensichtlich, aber der Unterschied wird oft vergessen, wann das Geschenk von Gott kommt. Wir genießen das Geschenk, vergessen den Geber und verpassen den Segen. Abraham kannte und vertraute auf einen Gott, der ihn liebte. Christen benutzen das Wort Segen. Es bedeutet, dass wir alles nicht zufällig haben, aber nicht durch unseren Verdienst, sondern von Gott, der uns liebt. Gott sagt, er wird Abraham segnen und Abraham soll ein Segen sein. Abraham wird nicht alles selbst behalten, weder Güte noch die Kenntnis eines liebevollen Gottes. Wir auch suchen Art und Weise, Gottes Geschenke zu verteilen. Gott segnet uns und gibt uns als Segen für anderen. Wir laden Sie zu den deutschen Gottesdiensten in Tempel Teres ein, am zweiten Sonntag noch nachmittags des Monats um 3 Uhr. Gottes Segen von Ihr Pastor Waldemar Meyer. Hören Sie jeden zweiten Sonntag im Monat ein neues Wort zum Sonntag von Pastor Meyer. Er lädt Sie ganz herzlich ein, jeden zweiten Sonntag im Monat in Tempel Teres, 304 Druid Hills Road, um 15 Uhr einen deutschsprachigen Gottesdienst zu besuchen. Nach dem Gottesdienst lädt Sie Pastor Meyer zu einer gemütlichen Kaffeestunde ein. Kommen Sie zahlreich und rufen Sie Pastor Meyer jederzeit an unter 813 988 4025, Apparat 102. 813 988 4025, Apparat 102. Und wer aktiv mithelfen möchte, meldet sich gerne auch bei Pastor Meyer. 813 988 4025, Apparat 102. Wer in die USA einwandern will, braucht kompetente Beratung und selbstverständlich einen Immigrationsanwalt, der Ihre Sache vertritt. Christian Zeller, deutschsprachiger Immigrationsanwalt in Tampa Bay, beantwortet Ihre Fragen zu der Vielzahl von Geschäfts- und anderen Visamöglichkeiten. Lassen Sie sich von Christian Zeller beraten und über die neuesten Bestimmungen informieren, wenn Sie in den USA ein neues Leben beginnen wollen. Rufen Sie ihn jederzeit bei der Rechtsanwaltsfirma Manny & Gordon PA an und machen Sie sofort einen Termin. 813-221-1366. 813-221-1366. For your immigration needs, please call German-speaking immigration attorney Christian Zeller at 813-221-1366. Find him on the internet at www.mannygordon.com or write to c.zeller at mannygordon.com. Find him at Manny & Gordon Full Service Immigration Law Firm in Tampa, Florida. Vienna, where the food is an emperor's delight, serves the finest in Austrian-German cuisine at moderate prices. The pretty restaurant's big red sign can be seen at 5625 4th Street North in St. Petersburg, Florida. Owners Tony, Beate, and their team welcome you for lunch and dinner to the sounds of Viennese waltz. Have lunch Tuesdays through Fridays and dinner Tuesdays through Sundays. Enjoy Wiener Schnitzel, Sauerbraten, Rouladen, Chicken Paprikash, Tafelspitz, and for dessert, Beate's famous homemade strudel. Café Vienna is at 5625 4th Street North in St. Petersburg. Make your reservations today. Call 727-527-6404. 727 527-6404. Cafe Vienna has offered fine Austrian and German cuisine and catering since 1972. Find them on the web, www.cafevienna.com. And that has 2 F, 1 E, and 2 N, cafevienna.com. Für das Beste an deutsch-österreichischen Speisen reservieren Sie gleich heute Ihren Tisch bei Toni und Beate im Café Vienna auf St. Petersburgs 5625 4. Straße Nord 727-527-6404. 727-527-6404. Bis dann! Ich begrüße Sie zum Hauptteil unserer Sendung und zu einer Reprise des deutsch-amerikanischen Freundschaftsfestes, das im Sommer 2014 in den ersten Tagen des Juli in Wiesbaden stattfand. Eine sehr nette PR-Dame stellte uns Joe Harris und seinen Jugendfreund Alexander Schramm vor. Beide jungen Männer waren als Kinder von Militärfamilien zusammen aufgewachsen. Nun war Joe Sprecher für die US-Armee, Headquarters Germany, und Alexander Schramm, der das Fest mit besonders kindersfreundlichem Rummelplatz-Entertainment ausgeführt hatte, stand auch zur Verfügung für das Interview. Das, so beide, sei ihnen besonders am Herzen gelegen, dass sich Familien mit kleinen Kindern hier treffen und finden können. Eine sehr deutsch-amerikanische Angelegenheit, auch sehr amerikanisch, die Kinder im Sinne zu haben. Und genau das sei auch in der Woche bereits beobachtet worden. Müssen doch die vielen neuen amerikanischen Familien sich hier zurechtfinden. Und dazu gehört ebenso solchen und anderen positiven Begegnungen eine Basis zu schaffen, wie die beiden Herren mir berichteten. Der Herr Harris, der ist für die Veranstaltungsplanung in der Garnison zuständig. Ah, so, ja. Und der Herr Schramm ist der Festmeister. Ah ja, prima. Und jetzt erzähl uns doch mal, wie es begann. Also welcher Tag war denn der stärkste von all denen, die Sie bisher erlebt haben? Der stärkste, sage ich mal, war der Sonntag, war der stärkste Tag. Das ist jetzt schon eine Woche, ne? Wir haben jetzt am 28. mehr geöffnet. Heute ist letzter Tag, ist der 4. Juli in der Pindensee. 2014. Wir haben hier der Joe Harris und ich als Alexander Schramm. Wir haben das Fest halt so geplant, dass wir die Deutschen und Amerikaner mal zusammenfinden hier in Wiesbaden. Ja. Einfach eine Einigkeit, sich kennenzulernen und Spaß und Freude zu haben. Mhm. Wie lange ist diese Garnison denn schon hier? Die sind ja umgezogen von Heidelberg, oder? Also der Standort Wiesbaden gibt es schon seit 1945. Ja, genau. Ja. Der Hauptquartier US Army Europe ist jetzt seit 2 Jahren einsatzig hier in Wiesbaden. Aha, ja. Aha. Also seit 2012. Ja. Okay. Und das Fest, ist das von Anfang an gewesen? Das Fest ist nicht von Anfang an. Wir haben jetzt die letzten 2 Jahre immer nur die Independence Day Celebration für die US-Streitkräfte und die Angehörige und die Soldaten. Also nicht für die Stadt? Nicht für die Stadt, ist nicht veröffentlicht. Und jetzt haben wir durch die Arbeit mit der Deutsche Zoll, Finanzamt und alles anderes die Genehmigung gekriegt, eine German-American Friendship Fest, dass alle, auch die deutsche Bevölkerung, eingeladen sind, mit uns zusammen zu feiern, diese Tage, our Independence Day, seit 1776. So alt sind wir noch alle nicht, aber... Aber dieser Feiertag läuft ein paar Tage und dieses Feiertag ist unser Feiertag. Genau. Also, und Sie das haben ist unser Tag. Das ist den Independence Day kopiert. Das war Ihnen das Wichtigste. Ja. Wie wird der denn in Amerika gefeiert? Sie weiß das. Das wird vom Ostküste bis zur Westküste in jeder Ort, in jeder Stadt. In jeder That's Straße. Our celebration, ja. Genau, und das ist ein Feiertag. Das ist unser Feiertag, Nationalfeiertag. Nee? Alle Soldaten, Zivilangehörige, die nicht in Bereitschaft haben, Federal Holiday, haben heute frei. Also es ist ein Staatsfeiertag, ein städtischer. Also so viele Feiertage gibt es in Amerika nicht. Nein, die gibt es nicht. Drei. Ja, wir haben ein paar mehr, zwei, drei. Und Weihnachten. Ja, aber das sind immer so große, sehr Familienfeste. Ja? Aber das ist jetzt wirklich eine Community-Fest sozusagen. Ja. Füreinander, voneinander, ja. Und wie hat denn die Wiesbadener Community das aufgenommen? Wie sind denn die Look around you. Es ist Mittag, yeah. Wir sind also schon relativ voll. Und das ist ein normaler Arbeits- und Schultag jetzt hier in Germany. Und wir sind sehr, sehr voll. Ja. Am Sonntag hatten wir mit über 22.000 Leute hier vor Ort. 22.000? Ja. Das ist natürlich geil. Ja. Was erwarten denn auch genug Amerikaner da? Also, oder wir haben genügend Amerikaner da. What's important, wenn man rumguckt? Das ist ein Familienfest. Ja. Also lots of children, lots of families. Yep. Ja. Kommen die nur aus der Siedlung hier oder auch aus Nein, das Standort Wiesbaden haben nicht nur Heineberg als Siedlung, mehrere Standorte, aber auch die Amerikaner, die in der Stadt Wiesbaden wohnen oder um Wiesbaden drumherum, kommt auch her. Ja. Also es ist wirklich aufgegangen, die Rechnung, dass sich Deutsche und Amerikaner hier begegnen. Das fängt an schon bei der Streife mit Military Police und deutsche Polizei. Ja. Ja. Vorne sieht man schon die amerikanischen, die deutsche Berufsfeuerwehr als Ausstellung mit der Dings. Ja. Also alles ist hier gemischt. Ja? Die Kinder sitzen nebeneinander. Ja. Ja. Ja, die Nationalität ist unwichtig. Ja. Die Schreie sind genauso laut wie beiden. Ja? Ja. Ja. Ja. Und der Rummelplatz, wie haben Sie den zusammengebracht? Wollten Sie Deutsches und Amerikanisches zusammenbringen oder ist egal? Also vom Seiten der Amerikaner, wir haben kein Fahrgeschäft und deswegen war unser Partner das alles in der Planung, Herr Schramm, weil er hat ja die ganze Kontakte. Ja, und was wir halt mitbringen kann, ist von unserer Kultur aus Hamburgers, Ribs, Hot Dogs. Ja, das ist das, was wir auch selber gern essen. Ja. Vermissen Sie das? Nein. dadurch, dass ich das ganze Jahr, sage ich mal, Hamburgers und ein paar andere Sachen essen kann, ist es auch für uns als Amerikaner auch interessant, die europäische Angebot, ob das jetzt ungarisch, Langosch, Italian Pizza, Fisch von der Nordsee, also für viele Amerikaner ist das wichtig. Oder eine schöne Bratwurst. Und man sieht es auch, die ganze deutsche Bevölkerung mögen das gern. Hot Dogs, Coney Islands und lauter so Zeug. Ja, Slush habe ich gesehen. Ist das nur deutsch oder amerikanisch? It's 50-50. Yeah. It's cold. Ja, es ist sehr, sehr kalt. Die Kinder. Ja, es gibt ja kein Eiswürfel, immer noch nicht. Yep. Was haben Sie an Rückmeldungen? Was sagen die Leute über das Fest? Nicht nur vom der Fest, sondern die Leute, die hier sind, sondern auch für alle, die besucht haben und die hier arbeiten, dass es kinderfreundlich ist. Dass wir Plätze haben hier, wo die Kinder einfach hinsetzen können, die Familien. Die haben Rasenfläche, wo die Leute auch ausbreiten können, wenn sie im Moment Pause brauchen für die ganzen Fahrgeschäften. Ja? Ja. Ja, das ist gut. Also kinderfreundlich. Ja. Und die Kinder werden stören nicht, sondern sind erwünscht. Und deswegen war es auch von allen Seiten gewünscht, dass die Leute keine großen Taschen und Backpacks und sowas bringen. Weil wenn man umdreht mit so einer Tasche, das ist genau in der Höhe wie so ein kleines Kind. Ach so, das war der Grund. Schauen Sie mal. Hey, is this your child? Is this your child? Ja. But you're keeping them close. We're keeping them close, but the same thing as with cigarettes. When people smoke, this is the height of the child's face. Dafür, dass die Offiziere aufhören zu rauchen. Also das ist in Amerika sehr, sehr wichtig, seit 10 Jahren, 15, 20 Jahren schon. Und das ist aber auch dann eben auch nicht familienfreundlich mehr. Wird es nicht mehr gesehen. Und dann lieber so kleine Handtaschen oder ein kleiner Rucksack. Wenn man Kinder hat, ist es selbstverständlich mit einer Tasche für Windeln und sowas. Ja, ja. Aber große Taschen, wenn da was drin ist, oder eine Flasche. Ja. Man sieht hier keine Flaschen. Aber auch eine Sicherheitsfrage, was man mitbringt. Aber mehr auf die Seite von Safety, that's the important thing. Genau. That everybody can come here, have a safe and a fun time, and go home with memories instead of, positive memories. Und was waren an amerikanischen haben Sie irgendwelche Veranstaltungen jetzt typisch amerikanisch? Sie haben zum Beispiel Rockbands oder amerikanische Bands? Yep. Country-Bands. Country, Western, Rock and Roll. Ja. Ganz gemischtes Musikprogramm haben wir hier gehabt. Und dann auch das entsprechende Publikum dazu. Genau. Wie ist denn das heute Abend beim Fußballspiel? Haben Sie da Angst, dass keiner kommt, oder? Nee, das nicht, weil leider sind die Amerikaner ausgeschieden. Also wir werden auf jeden Fall die Deutschen anfeuern. Es ist aber so, we have a screen here, but it's not public viewing. Das Wichtigste ist es der Entertainment. Man kann gucken, was der Score ist, aber es geht nicht um das Fußball, es geht um die Familie. Ja. Also Fußball ist nicht das Zentrum. Wenn jetzt American Football wäre, dann wären sie wahrscheinlich ein bisschen anders. Aber denn, dafür haben wir die falsche Saison. Ja, now it's Baseball Season. Es ist Sommer, yep. Ja, es ist Baseball. Yep. Also, aber Baseballspiele werden jetzt nicht übertragen heute, nein. Ja. Und wie sieht das jetzt auf die Zukunft gesehen aus? Ja. Ist das ein Fest, was man jedes Jahr machen möchte? Ist es eine Frage des Geldes? Denn ich weiß, bei den Airshows in Amerika, ja, da wird sehr viel eingeschränkt. Da wird sehr viel Private Sponsorship. Ja. Es, ja? Aber also wegen Geld kann ich jetzt nicht reden. Ja. Aber das Wichtigste ist, Flugshow hat ja die ganze Umkosten, fünf alles andere, ja, ja, ob das Benzin und sowas, ja, haben wir hier nicht. Nein, ja, also Sie könnten wieder feste, ja, machen. Ist denn so etwas für einen anderen Jahreszeit, also man soll, that will be a Thanksgiving Fest oder so? Nein, man könnte es ja jedes Jahr, ja. Also ob das jetzt ein Thanksgiving Fest ist, glaube ich, also zumindest hier glaube ich eher nicht, ja, wegen der Temperaturline. Ja, ja. Weil das geht in Florida. You have the experience, ja, ja, ja, the temperature, ja, and the rain. Yep. Ja, ja, ja, das stimmt. Ja. Aber Sie haben auch Glück gehabt mit dem Wetter, gell? Es hat, ja, nicht geregnet die ganze, ja, Zeit, oder? Ja, Samstag, Sonntag haben wir ein bisschen Regen gehabt. Ja. Ja. Aber sonst war es ganz in Ordnung. The same time frame. Ja, ja, gleiche Sache. Die Leute, ja, ja. Was würden Sie denn da regen machen? Leute waren da. Well, das war sehr sichtbar letztes Jahr. Ja. If you build it, they'll come out. It rained all last year on the 3rd of July and you couldn't keep the children off the rides. So... Das macht also gar nichts. Aber ich meine, die Amerikaner hier sind doch auch angehalten, zu anderen Festen zu gehen. Also es gibt doch auch deutsche Kerben, wo sie also auch hingehen würden, oder? Ich glaube, das hat man zuletzt in die unterschiedlichen Stadtfeste hier in Wiesbaden. Ja. Dass auch die Americans gehen auch lieben gern zu die Feste. Sobald es da gute Essen, Musik und alles vorhanden ist, werden sie auch hingehen. Ja. Das ist auch was, was wir als Büro versucht, die beiden Gemeinschaften immer wieder zusammenzubringen. Der Joe Harris managt das, was die Garnison anbieten kann. Und wir geben auch sehr viele Informationen raus, was auch unser Kommandeur sehr gefördert hat, wo die Amerikaner ihr Gastgeberland kennenlernen können. Alles von Wiesbaden bis Rüdesheim bis Hofheim, Elchwil und so weiter. Ja, gibt ja meistens so Bustouren und so. Also auch einmal die Woche geben wir USO-Veranstaltungen. ACS, genau. Outreach. Yeah. Yep. But the important thing is like through here, Schramm, if you take a look around, from the start to the finish, there's children stuff. Yeah, right. Ja, ich kenne es, yeah, in Florida, haben wir sehr viele solcher, yeah, Feste. Und das ist natürlich, wir haben Erdbeerfeste. Und also, yeah, wir haben auch zwei große Hightech-Karussells, aber hauptsächlich haben wir das Fest aufgebaut für die Familie. Ja, also dass es nicht zu wild wird. Das ist nicht so wild. Wir haben hier ein Riesenrad, da kann die ganze Familie rein. Wir haben mehrere Kinderkarussells da, so wie ein Autoscooter. Auch eine kleine Familienachterbahn. Aha. Das eigentlich, da kann der Opa und die Oma sich mit ihren Enkelchen reinsetzen und nach unten drehen. Schön, schön. Ja. Weil die älteren Kinder können ohne ihre Eltern, ja, das machen. Und die Jungen bleiben immer, sag ich mir, neben dran. Und hier haben die kleinen Kinder viele Möglichkeiten, irgendwas zu tun. Wie ist das mit Alkohol? Oh, das ist eine gute Frage. Wow. Ja, weil also zum Beispiel, in Amerika verlieren sie sofort ihre Lizenz, wenn, ja, sie ausschenken, dann das falsche Alter ist. Also wir haben, passen wir schon, ja, darauf auf, ja, dass wir unter 18 Jahre keinen Alkohol ausschenken. Wie, ja, wird das kontrolliert? Mit dem Pass, das müssen Passport zeigen. Ja, ja, ja. Either ID card or pass. Ja. Und das Wichtigste ist, zumindest auf unserer Seite, wir müssen, das nennt sich Surf Safe. Das ist ein spezifischer Kurs und wir dürfen, die Leute, die das Kurs nicht haben, dürfen noch keinen Alkohol ausgeben. Aha, ja, ja, ja. Aber ich dachte, was für ein Alkohol gibt es denn überhaupt? Bier. Ja. Hauptsächlich Bier, ja. Hauptsächlich, ja. Denn es keine könnte ja auch sein, dass man, ja, entweder sucht oder sie Bier, sagen, Radler, gibt hier ganz normal, einfach nur Bier so. Ja, ja, ja. Aber Weizenbier. Aber drumherum, Colas, Fantas, Water, Sprites. Ja. Softdrinks sind von vorne bis hinten. Nee, das ist normal. Aber, ja, wie gesagt, deswegen das ist immer eine Frage, ja, in Deutschland. Die Teenager kommen gern nach Deutschland, weil sie eben in Amerika arbeiten. 20 trinken sie oft, in Deutschland ab 18. Und dann ist die Frage, was ist hier? Das ist jetzt Amerika, wo wir stehen, auf welchem Boden? No, the military policies are very clear. Ja. Das ab einem gewissen Alter auf der Kaserne nicht getrunken werden darf. Ja. Und ist das bei Ihnen 21 oder ist es 18? Hier in Germany ist es 18. Also, ja, doch ein bisschen jünger, ja, weil Sie haben ja viele Soldaten, die gerade aus der Highschool sind. Und die sind sehr jung, die sind, ja, unter 21. Aber dafür sind alle Leute, die sowas ausschenken, diese Surf Safe. Ja. Und die sind verpflichtet, wenn einer zu viel hat, Nein zu sagen. Ja, das ist in Ordnung. Das sollte immer so sein. Ich habe auch noch die Frage, das Verhältnis Deutsche und Amerikaner wäre ja ein bisschen belastet durch diese Hubschrauberflüge in der letzten Zeit oder die Diskussion darüber. Meinen Sie, das hat man ein bisschen damit auffangen können? I don't have... Das ist wieder eine andere Baustelle. Wir sind ja für die, als Garnison für die deutsch-amerikanischen Beziehungen zuständig. Und die Hubschrauber gehören im Hauptquartier, Usura. Und das ist halt im Prinzip ein Mieter, den wir mit betreuen. Und das fließt natürlich in die Beziehung mit ein. Meinen Sie, dass jetzt die Deutschen die Amerikaner ein bisschen freundlicher angucken? Also eine Stimmung, Ich habe mehrere Familien kamen auf mich drauf zu und haben gesagt, es ist hier so schön, mit ihren Kindern über den Festplatz zu gehen und sie fühlen sich hier einfach wohl, auch mit den Amerikanern, weil die Amerikaner so nett sind. Es ist einfach eine Einigkeit für die ganze Familie. Also anders als auf dem deutschen Rummel. Anders als auf dem Ja, okay. Man bekommt dir noch guten Tag gesagt und... Oh mein Gott, was? Man bekommt dir guten Tag gesagt. Wie meinen Sie das guten Tag gesagt? An den Ständen? An den Ständen überhaupt. Auch dieses Publikum, wo sich kennenlernen, automatisch Amerikaner und der Deutsche, die kennen viel. Ach so. Ich habe viele Bekannte hier. Ja. Ich bin hier von Wiesbaden. Ja. Und es ist so, dass sehr viele Familien sich hier kennengelernt haben, allein wegen Fest. Ach so. Also auf dem Fest und dann bleiben? Auf dem Fest und sich vielleicht verabreden und sagen, wir machen mal ein Picknick zusammen. Picknick zusammen oder ein Barbecue. Gemeinsames Thanksgiving, wer weiß. Wissen Sie, das wird also diese Hin- und Her-Einladung mit dem Turkey, das ist auch eine Frage des Sich-Kennenlernens. Aber jetzt sagen Sie doch nochmal, wie der Independence Day in Amerika gefeiert wird. Wie? Auch so jede Stadt, jede Town, jede Community feiert das auf seine Art. Zum Beispiel natürlich Washington D.C., New York City. Großes Feuerwerk, ganz große, huge Partys. Aber every township, allein manchmal gibt es nur Straßenpartys. This is our holiday. This is a community holiday. Zu Ihrer Frage vorher nochmal, wir wissen natürlich, dass die von der Bevölkerung her der Wunsch immer wieder zum Ausdruck gebracht wird, wieder mal was gemeinsam zu feiern. Der Harris hat ja schon erklärt, dass eine ganze Menge administrative Vorarbeit dazugehört. Und letztes Jahr war eine der ersten Amtshandlungen von Oberbürgermeister Gehrig, hier den Fassanstich über die Bühne zu kriegen, hat auch sehr gut geklappt und aber hat auch seinen Jahr Wunsch hier nicht gefeiert. Zum 4. Juli seinen Wunsch zu Genau, da wurde innerhalb der Militärgemeinde gefeiert, und da war er eingeladen, war aber Oberbürgermeister Gehrig zum Fassanstich eingeladen. Und da hat er seinen Wunsch auch zum Ausdruck gebracht, dass es ein deutsch-amerikanisches Fest wieder gemeinsam gibt. Und Oberst Carstens, unser Garnisonskommandeur, hat sich nochmal extra dafür eingesetzt, dass das passieren kann und hat eben das auch versprochen. Und jetzt hat es geklappt mit allen administrativen Vorbereitungen und der Joe Harris und sein Team, der Stamm, haben das jetzt... Sie haben sehr viel unterstützt, die haben sehr viel Unterstützung der Stadt, muss ich sagen. Das ist gut, okay. Wenn der Oberbürgermeister es will, dann ist das ja auch verständlich. Sehr schön. Ja, aber jetzt reicht es. So, vielen Dank für Ihre Worte. Nun war ein Rundgang angesagt. Wir erkundeten, was es alles zu tun und zu essen und trinken gab. Ein GI aus Texas, dessen Name und Großvater aus Deutschland stammten, aber leider kein Deutsch sprach, meinte, dass es Ribs, Deutschland sagt man Spare Ribs dazu, und auch American Ice Cream, wie die Deutschen sagen, gäbe. Es war sehr heiß, so zog es uns zum Eisstand, der sich allerdings als American mit K und Eis, wie Eiswürfel eigentlich, aus belgischer Herstellung entpuppte. Also es war doch Eiscreme, neapolitanische Idee. Nichtsdestotrotz fanden alle Gefallen an dieser traditionellen Sorte Schoko-Erdbeer-Vanille-Eiscreme-Variante. Während so die deutsche Eigentümerin die exotischen Sorten meist unbeachtet blieben, was man nicht kennt. Die Achterbahn und andere Attraktionen waren zahm und ebenso auf ganz kleine Kinder ausgerichtet, wie auch bereits die Regeln, die auf Sicherheit ausgerichtet waren, die Herren uns ja nannten. Kein Rauchen und keine großen Taschen. Ganz am Ende, hinter Baseballmützen und allerhand anderen Verkaufsbuden, standen einige Feuerwehr, Wagen und auch Leute mit 3 Fahrzeugen und die führten Rettungsaktionen vor. Leider seien sie sehr weit vom großen Geschehen geparkt, wieder eine Sache der Sicherheit und damit natürlich weniger bestaunt als vielleicht gewünscht. Daniel und seine Kollegen erklärten dann einige der Darbietungen. Festgefällt. Ich war noch gar nicht gucken. Nein, ich warte außer drauf. Sag mal, mit wem wir hier stehen, meine Herren. 2 von der Berufsfeuerwehr Wiesbaden. Und sagen Sie mir Ihren Namen, können wir dies sagen? Ja? Ich weiß nicht, ob wir die einfach so sagen dürfen. Also Peter und Paul? Komm. Zum Beispiel. Nein, also kommen Sie. Daniel. Daniel und? Martin. Martin. Und wie lange sind Sie denn schon Feuerwehrleute? Ich bin seit 22 Jahren bei der Feuerwehr. Wow, schön. Sie sehen noch recht jung aus. Und Sie? 16. 16 Jahre. Wow. Er sieht alt aus. Also 2 schicke Herren hier, die habe ich alle schon fotografiert. Sie waren ja schon im Foto. Und jetzt wollen wir mal hören von Ihnen. Sie haben hier also ganz tolle Fahrzeuge stehen. Und zwar in der Nähe des Festes, kann man sagen. Bisschen vom Schuss. Aber da wird jetzt eine Vorführung sein um 4 Uhr. Und was machen Sie denn da? Was zeigen Sie uns denn dann? Eine Rettung von Personen. Ausgegangen wird aus ca. 40 Meter Höhe von einem Gelenkmast, wird sich abgeseilt. Das Ganze ist zweiteilig. Der erste Teil ist halt Rettung einer Person in einer Schleifkorbtrage, die sich in ca. 25 Meter Höhe auf der Drehleiter befindet. Und wird dann abgelassen. In Deutschland 2014 ist das ja sehr aktuell, weil also nicht diese Trage, sondern diese andere, die etwas geschlossenere, weil wir auch schon aus der Tiefe solche Rettungen gesehen haben. Genau. War das auch Feuerwehr, die beteiligt war? Eigentlich ist das ist ja eine ganz andere Fraktion. Es sind ja Höhlenforscher und Leute der Bergrettung, die sich speziell auf Höhlenrettung also auf Tiefen, und Rettung aus der Tiefe spezialisiert haben. Ist Ihnen noch nie passiert hier in Wiesbaden? Ja, Rettung aus der Tiefe können wir auch machen. Aber was haben Sie denn aus der Tiefe in Wiesbaden retten müssen? Jemanden aus dem Schacht zum Beispiel. Oder wer fällt denn in welchen Schacht? Was sind denn für Schächte? Gullischächte gibt es. Gullischächte? Da fällt jemand rein? Auch Arbeiter, die Arbeit. Tanks? Tatsächlich, ja. Man soll nicht glauben, was es alles gibt. Ja, das ist interessant. Also, aber Sie haben gesagt, mit Katzenrettung ist nicht mehr. Also da rettet man nur Personen, die vielleicht versuchen, Katzen zu retten. Genau, dann, die Katze ist runtergesprungen und die Person hängt unten. Ja, das ist doch auch was. Da freut sich die Katze auch. Ja. Gut. Also diese Rettung hier, diese eine. Und die zweite, was hatten Sie gesagt? Das ist im Prinzip selber der Ausgangspunkt, oben vom Mast aus abgefahren dann zur Personenrettung aus der... Also Sie werden quasi hochgefahren mit dem... Genau, erstmal wird die... Müssen wir da reinkommen in den Korb. Der Gelenkmast wird in Position gebracht und die Drehleiter und dann erste fährt ab und holt die Schleifkorbtrage und der zweite fährt von oben ab und holt aus dem Korb von der Drehleiter eine zu rettende Person. Und fährt mit der... Spielen Sie das denn jetzt auch echt nach oder werden Sie nur... Na, einmal haben wir schon... Nee, ja, ob wir jetzt einen reinlegen oder nicht. Es wird kein Opfer heute. Nein, es ist kein Opfer. Ist kein, aha, da könnten Sie doch einen schönen Teddybär vom Rummelplatz holen. Das wäre doch hübsch. Ja, müssen noch ein paar Lose kaufen und hoffen, dass wir gewinnen. Ja, das ist alles nicht sehr preiswert. Das haben wir schon festgestellt. In Dollars, also der Kaffee, was haben wir gesagt? 3 Dollar der Kaffee und 2 Mark. 2 Euro. Wir sind zu alt. Also Euro. Das sind schon Schnäppchenpreise hier auf dem Tisch. Ja, naja, aber das ist bei jedem Rummel, glaube ich, so. Naja, aber es scheint mir ein bisschen teurer zu sein. Meinen Sie, ein bisschen teurer? Ja, also schon. Bei uns war jetzt vor kurzem auch gerade chemisch gewesen und das macht hier schon ein bisschen mehr aus. Das Ganze, ja, tatsächlich. Und ist das gewollt, meinen Sie? Oder ist es natürlich ein kleineres Fest? Das ist die falsche Frage. Ist die falsche Frage. Nein, natürlich nicht. Aber das ist auch, ich meine, ich Politik vom Veranstalter. Ja, wir sind eigentlich, wir sind ja eigentlich Privatleute im Moment. Also diese Sache war schon Feuerwehr, aber das andere ist eigentlich eine Frage, das über den Rummelplatz gehen, das kenne ich ja in Deutschland nicht mehr so. Deswegen weiß ich das nicht mit den Preisen. Also können Sie mir als Deutscher... Nein, das ist schon ein bisschen höher als anderswo. Das als anderswo, ja. Allein das Wasser für 2 Euro ist ja nicht ganz schlecht. Das war also keine Flasche, sondern das war jetzt ein Glas. Und jetzt haben Sie Johanniter gegenüberstehen und so. Und ist das Konkurrenz? Nee, ne? Also Rettungswagen haben Sie jetzt... Wir teilen uns das Ganze ja. Wir sind ja hier nur zu Übungs- und Vorführzwecken. Und die haben ja praktisch ihren Dienst, den sie leisten heute, falls jemand sich verletzt oder anderweitig zu Schaden kommt. Aha, die sind also regelrecht im Einsatz. Genau. Und das ist aber nicht ein Teil ihrer Feuerwehrgruppe. Die Johanniter? Nein. Das ist eine eigenständige Nein, überhaupt, Organisation. Krankenwagen oder so etwas, irgendwelche Rettungsorganisationen. Mit der Feuerwehr ist nicht in Deutschland, das ist separat. Also, dass sie jetzt auch bei einem Unfall kämen, nein. Nur wenn es aber nur wenn es zum Löschen geht oder auch wenn es um Notdienst, also wenn Personen zu Schaden kommen. Wir machen technische Hilfe, wir machen Brandbekämpfung und wir machen auch Rettung. Also müssen Sie auch in erster Hilfe ausgebildet sein. Bei Verkehrsunfällen. Ja, bei Verkehrsunfällen. Es gibt ja auch viele Kollegen, die uns die Rettungsdienst fahren. Aha, ja, das ist immer eine Überschneidung dieser vielen verschiedenen Dienste, nicht? Ja. Okay, also wir bedanken uns ganz herzlich für das und wünschen Ihnen eine tolle Übung. Dass Sie das retten, was Sie retten möchten. Danke, wir geben uns Mühe. Das wäre immer geglückt. Okay. Ist noch keiner oben geblieben. Dann ging es für uns zurück in den Trubel, wobei am anderen Ende die Damen und Herren vom German-American Freundschaftsclub e.V. an Tischen Informationsmaterial ausgaben. Da wird allerdings zusammen veranstaltet von Helfen bis zusammen Ausflüge machen und besonders gegenseitige freundschaftliche Hilfe, Völkerverständigung in die Tat umgesetzt. Es gibt zwar noch die traditionelle andere Einrichtung der Konversationszirkel zwischen Damen, aber diese Gruppe setzt auf Verständigung auf allen Ebenen dieser Freundschaftsclub, den ich hier antraf, und bietet weiter mehr für alle Amerikaner, die kaum bis keine Erfahrung mit dem Leben im fremden Land mitbringen. Vor vielen Jahren gab ich Deutschkurse bei eben dieser Einheit in Heidelberg damals, zeigte den Familien, wie man sich beim Einkaufen und Fahren mit öffentlichen Verkehrsmitteln zurechtfindet, genau solche Lebenshilfe, die ich selbst als Kind bereits beim Leben im Ausland mit der Familie brauchte. Heute gibt es davon viele private und auch städtische Bemühungen, lebt es sich weiter globaler und interkulturelles Training und Ausländerbeauftragte in Deutschland gibt es jetzt auch in jeder Stadt. Zwischen den Deutschen und den Amerikanern hier in Wiesbaden. Wir machen Sie, Sabine Reinhardt-Orff. Ja. Sind Sie mit einem Amerikaner verheiratet? Nein, aber ich bin die Vizepräsidentin des Vereins. Aha. Und wir machen ganz viele Projekte, die immer, ich sag mal, eine Win-Win-Situation für beide kreieren. Also wir bringen zum Beispiel deutsche und amerikanische Pfadfinderkinder zusammen oder wir haben deutsche und amerikanische Senioren zum Tanztee zusammengebracht. Wir haben ganz viele Projekte, wo wir Amerikaner, die hier Freiwilligenarbeit leisten, in deutsche Projekte hinein vermitteln. Und da sind zum Beispiel Projekte wie das Kinderheim, die draußen vielleicht den Baumschnitt entsorgt haben wollen. Da kommen dann meine Soldaten und machen das in Freiwilligenarbeit. Oder wenn wir im Behindertenheim zum Beispiel ein Sommerfest haben, dann kommen die, bauen das auf, grillen dort, machen solche Sachen. Auf der anderen Seite haben wir auch ein Basketballteam, was hier in Wiesbaden ansässig ist, die Rhine River Rhinos, die wir dann mit den verwundeten Soldaten zusammengebracht haben. Es gibt im Grunde genommen nichts, was wir nicht machen. Wenn Sie sagen, verwundete Soldaten, kommen da viele über Deutschland zurück? Die sind alle im Landstuhl in dem Krankenhaus und da gibt es also auch ein Rollstuhl-Basketballteam und die bringen wir dann zusammen. Also wie gesagt, das Wiesbadener... Nee, einfach auch so, dass man einfach sagt, das Wiesbadener Team, die sind ja hier ansässig und dass man dann Spiele organisiert, wo dann diese verwundeten Soldaten, die da auch teilweise ja hier sind, auch hier arbeiten, dann zu diesen Projekten kommen. Also zurückkommen, weil die hier weiterhin arbeiten. Ja. Also, ich dachte, das wäre jetzt ein Übergang. Nee, die sind... Waren Sie schon mal im Kurier? Sind Sie schon mal im Kurier vorgestellt worden? Wir haben es versucht, aber das wurde leider abgelehnt. Können wir doch nochmal machen. Ja, also ich denke mal, wenn die Leute so mitkriegen würden, unsere Website ist leider sehr schlecht. Da wird dran gearbeitet, aber ich denke mal, wenn die Leute wüssten, was der Verein im Grunde genommen alles hier für Wiesbaden macht. Und ich denke, das sind viele Sachen, die einfach so übersehen werden, gerade in der Freiwilligenarbeit. Also ich habe einen Pool von 2000 freiwilligen Amerikanern, mit denen ich hier arbeiten kann. Und, und die sind alle da und sind Frauen, Kinder oder Jugendliche, Soldaten. Und ich kann die auch freigestellt bekommen, zum Beispiel für Projekte. Also wir haben einen sehr guten Kontakt zur Kommandantur, damit wir halt auch solche Projekte machen können. Weil ich brauche ja auch immer das Okay des Chefs, damit die Soldaten freikriegen für diese Projekte. Also das machen die in ihrer Freizeit, aber auch während ihrer Arbeitszeit und werden dann auch von ihren Chefs freigestellt. Also ich denke, es ist eine ganz tolle Sache. Auf der anderen Seite machen wir zum Beispiel die kostenlosen Sprachkurse für die Amerikaner. Und um das mal abzurunden, sage ich Ihnen ganz ehrlich, wir arbeiten auf einem Nullbudget. Wir haben kein Budget, mit dem wir arbeiten. Wir sind alle ehrenamtlich da. Ich alleine habe letztes Jahr 1400 Stunden ehrenamtlich gearbeitet, um diesen Verein hier am Laufen zu halten. Also wie gesagt, wir haben kein Budget. Wir kriegen auch von keiner Stelle irgendein Geld. Es läuft alles auf unser... Ja, das ist, aber wir zahlen ja nur 20 Euro im Jahr. Also von daher, da können wir gerade mal die Druckerpatronen oder den Sprit von uns machen. Schreiben Sie doch mal die Webseite. Das ist... Oh Gott, ich muss immer gucken. Ja. www.outreach-wiesbaden.com. Und da kann man, finden, kann man uns finden. Genau. Wir machen zweimal im Monat einen Stammtisch. Der findet immer in Erbheim in der Frankenstube statt. Zweimal im Monat gehen wir hier im Entertainment Center mit unseren Mitgliedern oder die Mitglieder werden wollen, Bowling spielen. Wir machen verschiedene andere Aktivitäten, ob kulturell. Wenn jemand zum Kirchenchor, zum Gospelchor mal mit möchte, können wir das auch arrangieren. Also wir haben, es gibt im Grunde genommen nichts, was wir nicht versuchen würden, um die Leute zusammenzubringen oder eben auch Wünsche zu erfüllen. Manchmal sind es ja Kleinigkeiten, die man dann... Was war denn der außergewöhnlichste Wunsch, den Sie erfüllt haben? Also ich hatte eine ganz blonde Frau, die gesagt hat, ich möchte so gern im schwarzen Kirchenchor singen. So, und jetzt mittlerweile ist sie festes Mitglied der amerikanischen Gospelchor hier. Und mittlerweile ist sie ganz begeistert. Ist eine deutsche Frau, die jetzt im amerikanischen Gospelchor in der schwarzen Kirche singt. Das könnte auch Amerikaner sein. Ja, ja, nein, also... Aber es war schon klar, aber wir haben zum Beispiel auch so ein anderes neues Projekt, was wir jetzt machen. Die IFB in Wiesbaden hat Lamas. Und da mit denen arbeiten wir also auch ganz eng zusammen. Und da ist zum Beispiel das neue Projekt, was wir machen wollen, dass wir eben behinderte Kinder von den Amerikanern mit den deutschen behinderten Kindern zum Lama-Laufen einladen können. Also wie gesagt, es sind ganz viele kreative Sachen, manchmal ganz... Spontane Sachen, also ich kann das gar nicht alles aufzählen, weil dann können Sie hier eine Stunde stehen. Aber nur mal um so ein, wir versuchen halt immer auch für beide Seiten eine Win-Win-Situation. Wen erreichen wir denn, wenn wir diese Nummer haben? Das ist, ich gebe Ihnen mal mein. Dann war es Zeit für einen letzten Abend und Feuerwerk, dass das Fest wie in den USA, wo es traditionell Picknick gibt, bunt und laut beendet. Viele neue Freundschaften und vielleicht schon Verabredungen für das Weihnachtsfest oder die Weihnachtszeit gemeinsam feiern oder gemeinsam vielleicht die Weihnachtsmärkte ablaufen, gab es durch dieses Fest eben diese deutsch-amerikanische Freundschaft, wie das auch gewünscht wurde von den Veranstaltern. Kommen Sie nächstes Jahr wieder hin, man weiß zwar noch nicht genau wo, aber so sagten die Amerikaner, es findet auf jeden Fall wieder statt, dieses German-American Friendship Fest. Ich bedanke mich bei Inge Todd, die mich mitnahm, und den netten Herren und Damen vom German-American Friendship Fest. Bye-bye, bis zum nächsten Mal im Jahr 2015 und danach. Sie finden uns, wo immer Sie auch sein mögen, im Internet unter www.germanradioshow.com. Das heißt, German Radio Show ist ein Wort. Und lesen Sie uns auch auf www.germanradioshow.blogspot, das ist blogspot.com, germanradioshow.blogspot.com. Seit 1999 informiert und unterhält Florida Sun seine Leser mit Reiseberichten aus ganz Florida und mit Artikeln renommierter Experten über Immobilieneinkauf, Einwanderung, Arbeiten in den USA, Steuern und Investitionen. Florida-Tipps von A bis Z, Reiseführer mit Straßenkarten gibt's auch in Florida Sun. Erhältlich in Deutschland, Österreich und Luxemburg, im Zeitschriftenhandel und an mehr als 800 Stellen in Florida. Abos und Infos im Internet unter www.floridasunmagazine.com oder unter 305 866 0556. Welcome to this week's Moment in German Cultural History featuring Bill Davidson. In 1573, we see the birth of astronomer Simon Marus. One of the first astronomers to use a telescope, he named the four largest moons of Jupiter. He was the first to report the spiral nebula in the constellation Andromeda, and one of the first to note sunspots. In 1683, we see the birth of Gottfried Silbermann. His company was the leading maker of spinets, clavichords, harpsichords, and organs in the age of Bach. In 1893, we see the birth of Hermann Göring in Rosenheim, Germany. He joined the German Air Force in 1912 and would become the head of Germany's Air Force in World War II. In 1920, the Versailles Treaty comes into force. And in 1942, German submarines begin to harass shipping near the United States' East Coast. This has been This Week in German Cultural History with Bill Davidson. Bill's Moment in German Cultural History is brought to you by D&D Records of Newport Richey, Florida. D&D Records is also a proud sponsor of the German radio show. That's www.dndrecords.com. And Intercultural Training Services. Do you wish to speak English fluently? English One-on-One Language and Intercultural Training Services offers a variety of services worldwide via Skype One-on-One. Would you like to improve your English? Communicate in English? Understand the culture? Conduct business negotiations? Make new friends? English One-on-One offers you the following services: language training, assistance from degreed college language instructors with many years of language teaching experience in both English and German. Intercultural training. Certified trainers are available to instruct in intercultural communication. All instruction from your home or office via Skype for individualized training to improve your language and cultural assimilation, your vocabulary, grammar, and pronunciation, for excellence in communication in American formal business and friendly conversational settings. Call 813-254-5088 or email us at info@germanradioshow.com. Prost Neujahr, Alfred Zerban mit Ansichten von Deutschland. Ich denke, Jahreswechsel hat immer was damit zu tun, dass etwas zu Ende geht, etwas Altes geht zu Ende, etwas Neues beginnt, sagte Dagmar Henne vom Institut für Volkskunde an der Universität Bonn. Dazu wünscht man sich eher symbolhaft alles Gute, zum Beispiel mit einem Schwein. Schwein haben heißt Glück haben, auch in der Vormoderne galt das Schwein, also ein Schwein zu besitzen, war ein Zeichen von einem gewissen Reichtum. Dem Marzipanschwein steckt heutzutage eine kleine Münze im Rücken. Früher war es der Pfennig, nun ist es das Cent, die kleinste Einheit des Euro. Und diese Geldspende soll symbolisch sein für das, was man zum Jahreswechsel anderen Menschen wünscht, Dagmar Henne. Der Pfennig als kleinste Einheit des Geldes steht symbolisch für ganz viel Reichtum. Ja, das ist es, was man anderen wünscht und nicht die pure Armut eines Cent. Der glücksbringende Schornsteinfeger hält ein vierblättriges Kleeblatt bereit. Wenn man es findet, hat man Glück, weil es etwas Seltenes ist. Was aber hat der Schornsteinfeger mit den guten Wünschen zu tun? Nun,